Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Gehören Sie zu denen, die sich manchmal hip finden? Dann sind Sie es garantiert nicht. Der Begriff hip ist nämlich total out. Da müssten Sie schon die Wörter Porno oder Pornös hernehmen. Aber mal ehrlich, wer sagt schon, dass er voll Porno wäre? Manche Jugendliche gebrauchen dieses Wort mittlerweile anstelle von geil, wenn sie etwas ganz toll finden, sehr zum Leid der Erwachsenen manchmal. Hat Goethe noch gesagt, ich höre es gerne, wenn die Jugend plappert, das Neue klingt, das Alte klappert, regt die Jugendsprache die Erwachsenen der letzten Generationen immer nur auf. Aber ist diese Jugendsprache wirklich so schlimm? Hören Sie heute dazu den Beitrag von Dorothea Treder. Schneckentüff und Pornflakes. So spricht die Jugend heute. Hey Alter, film mich nicht zu, Mann. Was wollte dieser nette junge Mann wohl mit diesem Satz sagen? A. Puste mir nicht so ins Gesicht. B. Du verbreitest einen hässlichen Gestank. Oder C. Quassel nicht so viel. Antwort C ist richtig. Sie wussten es? Glückwunsch. Sie lagen falsch? Dann sind sie echt pflaumig, könnten Jugendliche jetzt sagen. Das heißt, sie sind echt schlecht. Herzlich willkommen bei den, sagen wir, etwas Älteren. Die Jugendsprache entwickelt sich so schnell, dass da nicht mitkommen kann, wer nicht ständig mit Jugendlichen rumhängt, rumgammelt oder abschimmelt, um in der Jugendsprache zu bleiben. Wer mitreden will, muss sich regelmäßig updaten. Ein Rückblick. Jedes Jahrzehnt hatte seine Begriffe. In der Nachkriegszeit galten zum Beispiel die Wörter Meschugge und Knorke als in. Das Schimpfwort Arschloch hat in den 60ern seinen Ursprung, dem Jahrzehnt, in dem die Jugend begann, alten Begriffen eine neue Bedeutung zu geben. Wenn ein Mädchen den Eltern etwa von der Lehrerin erzählte, die so behindert sei, erkundigten die sich wahrscheinlich nach dem Gesundheitszustand der Frau. Dabei hatte die Tochter sagen wollen, die Lehrerin sei bescheuert. Außerdem war es das Jahrzehnt der Überschwänglichkeiten. Aus Hammer wurde Oberhammer, aus geil wurde mega geil, beziehungsweise später Endgeil. Rotzten Jugendliche damals ein geil in erwachsene Gesichter, ernteten sie Entrüstung und Sprachlosigkeit. Heute ist das Wort geil nichts Besonderes bzw. Unanständiges mehr. Es ist eben cool, geil zu sagen, mehr aber auch nicht. Cool war übrigens neben Wörtern wie abgefahren, Disse, Tussi und Oberaffengeil charakteristisch für die 80er. In den 90ern erlebten Anglizismen wie City und Lover seit den 60ern einen neuen Aufschwung, der bis heute anhält. Im Zuge der aktuellen Finanzkrise haben Jugendliche Wörter für Banker kreiert, die moralisch schlecht handeln. Damager und Bankster. Damager sind Manager, die unsere Wirtschaft kaputt machen, damagen eben. Bankster ist eine Mischung aus Banker und Gangster. Solche zusammengesetzten Begriffe sind modern, vor allem englische, versteht sich. Smexy steht für sexy und smart. Crackberry ist ein Mix aus Crack und Blackberry und beschreibt die Sucht, ständig erreichbar zu sein. Wenn Sie diese Begriffe noch nie gehört haben, mag das daran liegen, dass Sie in einer Region leben, in der andere Wörter Konjunktur haben. Die Jugend ist nämlich alles andere als homogen. Und deswegen gab und gibt es auch nicht die eine Jugendsprache, sondern viele Dialekte derselben. Ob Popper, Punker, Mods, Dorfjugend, Techno und Heavy-Metal-Freaks, alle hatten und haben eine für sie spezifische Sprache. Und die hängt offenbar auch vom Bildungsgrad ab, wie ein Jugendlicher bei unserer Umfrage empört erklärte, Jugendslang, wir sind offen Gimmi. Trotz aller Unterschiede lassen sich Charakteristika erkennen, die alle Generationen der Jugend durchzieht. Die Sexualisierung der Sprache bzw. Enttabuisierung sexueller Begriffe, die der Jugend hilft, über Tabuthemen überhaupt erstmal zu reden. Ganz aktuell. Boah, ist das Porno, Mann! Sozialarbeiter, Pädagogen, Wissenschaftler warnen, die Jugendlichen würden sexuell verrohen. Denn sie sprechen nicht nur Porno, sie schauen auch Pornos, schon mit 12 Jahren. Wobei auch das wieder von Bildung und Herkunft abhängt, wie Sozialarbeiter aus einem Jugendhilfenetzwerk in Essen feststellten. Gleiches gilt für den Ausdruck Porno, den nicht alle Jugendlichen in den Mund nehmen. Unsere Umfrage ergab, dass geil immer noch geläufiger ist. Man kann über die Jugendsprache schimpfen. Originell sind manche Begriffe durchaus, teilweise sogar literarisch und bilderreich. Die neue Ausgabe von Langenscheids Büchlein Hä? Jugendsprache Unplugged 2010 ist eine Schatztruhe voller Jugendwörter. Ein Konglomerat von Begriffen verschiedenster deutscher Cliquen. Da lernt man etwa, dass die Jugend zu einem Frauenarztbesuch Schneckentüff sagt. Viagra-Pillen sind Pornflakes, der Oberlippenbart ein Pornobalken, Kondome sind Pipi-Langstrumpfs. Eine große weibliche Brust nennt die Jugend schlichtweg Milchfabrik. Und die Hengstparade steht für den Auflauf männlicher Schönlinge in einer Disco. Wenn das mal nicht Assoziation weckt. Aber auch für nicht-sexuelle Begriffe haben sich die Jugendlichen Schönes einfallen lassen. Für Schlafen kann man auch sagen, die Ohren bügeln. Der höfliche Ausdruck für sich übergeben lautet, den Porzellanthron anbeten. Dumme Menschen sind die geistig Unbewaffneten oder Bildungsresistenten, Lehrer sind Einschlafhilfen, Eierkocher Whirlpools. Bio-Break ist das Wort für Pinkelpause. Hat jemand Lust auf Bier, ist er unterhopft. Und wer dann zu viel getrunken hat, mutiert zum Wackelkandidaten oder Don Promillo. Überhaupt fallen der Jugend zum Thema Trinken viele Synonyme ein. Was heißt zukloppen? Zudröhnen, vollhauen, Hacke sein, dicht, also blau. Alkohol trinken bis zum Exzess. Ja, so ungefähr. Außerdem gibt es Tendenzen, Substantive zu Adjektiven umzugestalten. Du bist ja Opfer. Was so viel bedeutet wie mies oder extrem schlecht. Linguisten, Psychologen, Soziologen und Pädagogen raufen sich die Haare. Sprachverfall rufen sie, Aufschrei, Naserümpfen, blankes Entsetzen. Alles nichts Neues. In der FAZ erschien schon 1979 ein anklagender Artikel über das Disco-Deutsch der Jugend. Der Spiegel diagnostizierte 4 Jahre später den deutschen Sprachverfall. Gegen den kämpfen besagte Linguisten etc. bis heute an. Vergeblich zwar, aber sie hören nicht auf zu reden. Der Geschäftsführer des Vereins Deutsche Sprache, Holger Klatte, schimpft besonders über zu viele Anglizismen im Deutschen, das sogenannte Denglisch. Eine starke Sprache könne zwar einen gewissen Umfang an Fremdwörtern verarbeiten und sie zu Wörtern der eigenen Sprache machen, problematisch werde es aber, wenn viele deutsche Wörter durch englische ausgewechselt würden, wie hier bei einem Jugendlichen auf die Frage nach dem Wochenendvergnügen. Dick treffen mit Kumpels und Homies und danach halt Savoy abdancen in die Disse, sowas halt. Gibt's da auch manchmal Streit in der Disco? Beef, meinst du Beef? Ja, Beef, ja. Ja, so halt Dissen und so ist voll an der Tagesordnung. Das ist no problem, Alter. Das ist, die sind alle voll low und ich mach die voll fertig. Die Jugend chillt, danced, jiggert, spammt, faked, flasht, fucked up. Der Medien- und Werbebranche kommen solche Anglizismen gerade recht. Werbeexperten nehmen die Jugendsprache her, um die Jugendlichen anzusprechen und ihre Produkte an den Mann zu bringen. Ursprünglich ist die Jugendsprache, mehr noch als Mode und Musik übrigens, ein Mittel zum Zweck. Jugendliche wollen sich von der Erwachsenenwelt abgrenzen. Mit Erfolg. Oder verstehen Sie, was es heißt, wenn ein Jugendlicher sagt: Hey Mom, hast du Phosphatstangen da? Diesen Beitrag können Sie auch unter wissen.de/Jugendsprache noch einmal nachlesen. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.